Siebte Szene. Der Graf von Brandt. Graf von Brandt? Dieser Mann erinnert mich an jemanden. Guten Tag, Herr Graf. Guten Tag. Ich möchte den Grafen von Mohr besuchen. Er steht vor Ihnen. Aber der Graf von Mohr, ich kenne einen anderen. Ach, Sie meinen sicher meinen Vater. Es ist so traurig. Er ist gestorben. Was? Gestorben? Mein Vater? Was haben Sie gesagt? Nichts, nichts. Der alte Graf war ein guter Mensch. Ich habe ihn geliebt wie einen Vater. So, so. Wie einen Vater. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss leider schnell weg, Herr Graf. Wann haben Sie den alten Grafen denn kennengelernt? Das ist schon lange her. 17 Jahre, vielleicht 18. Und jetzt ist er tot. Ich kann es kaum glauben. Herr Graf, weinen Sie? Nein, nein, es ist nur... Warum ist er gestorben? Er war doch noch nicht so alt. Er war so traurig. Sein liebster Sohn, Karl, ist tot. Was? Karl ist tot? Ja, ein Soldat hat uns von seinem Tod im Kampf erzählt. Tod im Kampf? Was ist hier los? Ich habe Karl geliebt. Wir wollten heiraten. Und ich liebe ihn immer noch. Oh, Amalia, du liebst mich immer noch. Ist das wahr? Ich will zu ihr gehen, ihr alles erzählen. Aber wer bin ich denn? Ein Räuber und Mörder. Amalia liebt den alten Karl, den guten Karl. Ich kann nicht zurück. Graf von Brandt. Ein schöner Name. Es war ein Fehler, dass du zurückgekommen bist, Bruder. Bald bist du tot. Bald bist du wirklich tot.